Halten wir als Ergebnis der letzten Kapitel fest. Nimmt man die evolutionäre Perspektive und jene von Ethnographie und kultureller Anthropologie, ergibt sich ein erstaunlich stimmiges Gesamtbild. Der Vorteil unseres Ansatzes? Wir müssen nicht etwas aus heutigen indigenen Gesellschaften zurückprojizieren. Wir können Besonderheiten der menschlichen Psychologie rekonstruieren, die wir mit den Menschen damals teilen. Wir erkennen, wie sich aufgrund der Wahrnehmung der Welt und unseres unbewussten Hangs, überall Akteure am Werk zu sehen, einzelne Aufgabenbereiche herauskristallisierten, in denen bestimmte Individuen Reputation gewannen und besondere Aufgaben im Dienst der Gruppen übernahmen. Solch animistische Experten sind auf den Gestaltwandel und das Kommunizieren mit tierischen Verbündeten und Geistern spezialisiert gewesen. Mit der Zeit werden sie kanonische Hilfsmittel besessen haben, die dazu dienten, die Metamorphose von der einen in die andere Gestalt zu vollziehen. Und sie mögen verschiedene Formen der Trance kultivieren, die ihnen als überwältigende Mittel dienten, ihre Seele auf Reisen zu schicken und zugleich die Seelen ihrer Patienten und des Publikums zu verzaubern. Indem sie ihre Gemeinschaft der Unterstützung der guten Geister versicherten, stärkten sie die Resilienz aller. Mit diesem Wissen im Gepäck könnten wir nun in die fantastischen Bilderwelten der Vorgeschichte aufbrechen. Doch da kam ein Anruf aus Leipzig.